Der neue US-Kongress bricht gleich mehrere Rekorde. Die meisten Frauen, die meisten Afroamerikaner, die meisten Latinos und die meisten Mitglieder der LGBTQ-Community sind eingeschworen worden. Nancy Pelosi ist nach 8 Jahren Unterbrechung wieder zur Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus gewählt worden. Der bisherige Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hat den Amtshammer, mit dem zur Ordnung gerufen wird, an seine Nachfolgerin übergeben. Ich strecke jedem Mitglied dieser Kammer eine freundschaftliche Hand aus. Und der Sprecherin des Repräsentantenhauses überreiche ich den Hammer. Die 78-Jährige war durchaus umstritten unter den jüngeren Mitgliedern ihrer Partei. Pelosi hat sich durchgesetzt und betont in ihrer Antrittsrede, wodurch sich diese Legislaturperiode vor allem auszeichnet. Es ist eine Ehre, mit mehr als 100 Frauen als Kongressmitgliedern zu dienen, die größte Zahl in der US-Geschichte. Pelosi fordert ihre Kollegen gleich zu Beginn zur Zusammenarbeit auf. Lasst uns versprechen, dass wir, auch wenn wir uneinig sind, einander respektieren und die Wahrheit achten. Und sofort haben die neuen Kongressmitglieder eine Herkulesaufgabe vor sich: den Regierungsstillstand beenden. Dafür müssen sie ein Budgetgesetz verabschieden, das auch der US-Präsident unterstützt. Nancy Pelosi legt gleich los mit der Arbeit. Wir werden gute Ideen, egal von wem, diskutieren. In dem Sinne werden die Demokraten dem Senat heute einen Vorschlag für ein Budget unterbreiten, um den Shutdown zu beenden. Bisher ist eine Lösung für den Shutdown nicht in Sicht, weil Trump auf 5 Milliarden US-Dollar für den von ihm versprochenen Mauerbau beharrt. Die Demokraten lehnen das ab, so auch die ehemalige Luftwaffenoffizierin und neue Abgeordnete Chrissy Houlihan aus Pennsylvania. Es ist wichtig, dass wir ein sicheres Land sind, aber ich denke nicht, dass eine Mauer die Lösung ist. Der neue Kongress hat keine Zeit, sich warm zu laufen. Sie müssen gleich richtig loslegen. Trump hat die Spitzen beider Parteien für Freitag zu Gesprächen ins Weiße Haus eingeladen.